Was bringst du? Botschaft? Euch die Ödeste, die gern offen haben. Wie? Rede! Achill ist in der Amazonenhänden. Und Pergams Mauern fallen jetzt nicht um. Ihr Götter, ihr olympischen Unglücksbote. Wann trug, wo das Entsetzliche sich zu? Ein neuer Anfall, heiß wie Wetterstrahl, schmolz dieser wuterfüllten Marvos-Töchter rings der Aetolia-Wackereien hin. Auf uns wie Wassersturz hernieder sie, die unbesiegten Myrmidonier gießend. Vergebens drängen wir dem Fluchtgewog entgegen uns. In wilder Überschwemmung reißt uns vom Kampfplatz strudelnd mit sich fort. Und eher nicht vermögen wir den Fuß als fern von den Peliden festzusetzen. Erst jetzt so wickelt er umstarrt von Spießen sich aus der Nacht des Kampfes los. Er rollt von eines Hügels spitze Scheu herab. Auf uns kehrt glücklich sich sein Lauf. Wir senden aufjauchzend ihm den Rettungsgruß schon zu. Doch es erstirbt der Laut im Busen uns, da plötzlich jetzt sein Viergespann zurück vor einem Abgrund stutzt und hoch aus Wolken in grause tiefe Bäume niederschaut. Vergebens jetzt, denn der Meister ist des Isthmus ganze viel geübte Kunst. Das Rossgeschwader wendet, das Erschrockene die Häupter rückwärts in die Geißelhiebe und im verworrenen Geschirre fallend, zum Chaos Pferd und Wagen eingestürzt, liegt unser Göttersohn mit seinem Fuhrwerk wie in der Schlinge eingefangen da. Rasende, wohin treibt ihn? Es stürzt Automedon des Fahrzeugs Rüstgelenkern die Verwirrung hurtig sich der Rosse. Er hilft dem Viergekoppel wieder auf. Doch eh er noch aus allen Knoten rings die Schenkel die Verwickelten gelöst, sprengt schon die Königin mit einem Schwarm siegreicher Amazonen ins Geklüft. Jedweden Weg zur Rettung ihm versperrend. Ihr Himmlischen. Sie hemmt. Staub ringsum qualmt sie des Zelters flüchtigen Lauf. Und hoch zum Gipfel das Angesicht, das Funkelnde gekehrt, misst sie auf einen Augenblick die Wand. Der Helmbusch selbst, als ob er sich entsetzt, reißt bei der Scheitel sie von hinten nieder. Drauf plötzlich jetzt legt sie die Zügel weg. Man sieht gleich einer Schwindelnden sie hastig die Stirn von einer Lockenflut umwallt in ihre beiden kleinen Hände drücken. Bestürzt von diesem sonderbaren Anblick umwimmeln alle Jungfrauen sie, mit heiß eindringlicher Gebärde sie beschwörend. Die eine, die zunächst verwandt ihr scheint, schlingt ihren Arm um sie, indes die andere entschlossener noch des Pferdes Zügel greift. Man will den Fortschritt mit Gewalt ihr wehren, doch sie... Wie, wagt sie es? Nein, sprich. Ihr hört's! Umsonst sind die Versuche, sie zu halten. Sie drängt mit sanfter Macht von beiden Seiten die Frauen hinweg. Und in unruhigem Trabe an dem Geklüfte auf- und niederstreifend, sucht sie, ob nicht ein schmaler Pfad sich biete für einen Wunsch, der keine Flügel hat. Drauf jetzt, gleich einer Rasenden, sieht man empor sie an des Felsens Wänden klimmen. Jetzt hier in glühender Begier, jetzt dort, unsinniger Hoffnung voll auf diesem Wege die Beute, die im Garn liegt, zu erhaschen. Jetzt hat sie jeden sanfteren Riss versucht, den sich im Fels der Regen ausgewaschen. Der Absturz ist, sie sieht es, unersteiglich. Doch wie beraubt des Urteils, kehrt sie um und fängt, als wär's von vorn zu klettern an, und schwingt die Unverdrossene sich wirklich, auf Pfaden, die des Wanderers Fußtritt scheut, schwingt sich des Gipfels höchstem Rande näher um eine Ormehöhe. Und da sie jetzt auf einem Granitblock steht, von nicht mehr Flächenraum als eine Gemse sich zu halten braucht, von ragendem Geklüfte rings geschreckt, den Schritt nicht vorwärts mehr, nicht rückwärts wagt, der Weiber Angstgeschrei durchkreischt die Luft, stürzt sie urplötzlich Ross und Reiterin von los sich lösendem Gestein umprasselt, als ob sie einen Orkus führe, schmetternd bis an des Felsens tiefsten Fuß zurück und bricht den Hals sich nicht und lernt auch nichts, sie rafft sich bloß zu neuem Klimmen auf. Seht die Hyäne, die blind wütende. Nun, und Automedon? Er endlich schwingt. Das Fahrzeug steht, die Rosse auch geordnet. Er schwingt dem Sitz sich zu und greift zum Zügel. Ein Stein fällt uns Argivern von der Brust. Doch eben jetzt, da er die Pferde wendet, erspähen die Amazonen einen Pfad, dem Gipfel sanft hinzugeführt, und rufen, das Tal rings mit Geschrei des Jubels füllend, die Königin dahin, die Sinnberaubte, die immer noch des Felsensturz versucht. Sie, auf dies Wort, das Ross zurückwerfend, rasch einen Blick den Pfad schickt sie hinan, und dem gestreckten Parder gleich folgt sie dem Blicker auf den Fuß. Er, der Pelide, entwich zwar mit den Rossen rückwärts strebend, doch in den Gründen bald verschwand er mir, und was aus ihm geworden, weiß ich nicht. Verloren ist er. Auf! Was tun wir, Freunde? Was unser Herz, ihr Könige, gebeut. Auf, lasst uns ihn der Königin entreißen. Gilt's einen Kampf um ihn auf Tod und Leben? Den Kampf bei den Atriden fecht ich aus.